Ist das kalt hier. Hätte mich ja auch ruhig mal wieder reinbringen können. Naja, wie immer. Nun stehe ich hier. Eigentlich wollte ich hier ja schon immer mal hin. Aber, naja, ich weiß nicht so recht. Sollte ich dich doch lieber? Aber ich kann ja nicht fahren. Ach, was soll's denn? Geil, Alte, guck mal, ein Kuli. Ist der aber süß. Ach, weißt du, Ratte, wenn ich manchmal des Nachts vor unserer Kaffeemaschine sitze und mich das kleine rote Lämpchen wie die Sterne am nächtlichen Firmament anfunkelt, dann denke ich mir, dass tief in diesem Wunderwerk der Technik doch eine Seele vorhanden sein muss, dass auch dieses Ding zarte Gefühle hegt und dass... Dünnes! Na, wenn du das meinst, dann wollen wir deinen Kuli mal auf die Reise schicken. Ab die Rolltreppe, große Freiheit Nummer 7! Nein! Fahre ich hier, oh glaubet mir, die Milchstraße entlang und Brezhnev mit seinen 18 Koffern macht mich einfach krank. Doch alles ist so wunderbar, das wird mir jetzt erst richtig klar. Es gibt keine Rolltreppen hier. Das also war die Geschichte vom Koffer Kuli 1002, ein Hörspiel der Klasse 1002 vom Gymnasium Langenhagen. Über die Produktionsbedingungen schreibt die Klasse: Hellauf begeistert von diesem Wettbewerb machte sich unsere Gruppe bestehend aus 3 Mädchen und 2 Jungen an die Arbeit. Relativ schnell entschieden wir uns für das Thema Bahnhof und verfassten Texte. Wir lernten diese Texte auswendig, da sich die freie Sprache besser anhört. Doch dann kamen schon die ersten Probleme. Die Außenaufnahmen auf dem Bahnhof, Schnitte auf der Kassette sowie andere Nebengeräusche. Also teilten wir uns auf. Einige waren für die Bahnhofsgeräusche zuständig, die anderen für die Tonqualität. Mit Hilfe von Schalen, Mülleimern und was wir sonst noch fanden, versuchten wir, die Nebengeräusche zu imitieren. Und das gelang uns auch ganz gut. Auch die Bahnhofsgeräusche, die wir mit Hilfe von 2 Mikrofonen aufnahmen, hörten sich nach mehrmaligen gescheiterten Aufnahmeversuchen am Ende doch gut an. Wenn es uns auch viel Mühe und Zeitaufwand gekostet hat, so hat es uns allen doch großen Spaß gemacht. Bahnhof. Das Wort steht für Ankommen, Abfahren, Wiedersehen, Abschied. Für Reisefieber, Hektik und Durcheinander. Und genau davon hat sich die Klasse 5.1 der Orientierungsstufe Braunschweig-Rühme inspirieren lassen. Im Begleitbrief zur Kassette schreibt der Lehrer Kurt Volland: Die gesamte Unterrichtseinheit lief über etwas mehr als 3 Wochen. Für die Hörspielproduktion brauchten wir 7 Stunden. Sicherlich merkt man es an der Qualität der Aufnahme. Andererseits hat diese konzentrierte Form der Bearbeitung allen Schülern bis zur letzten Minute Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank im Namen der beiden Klassen dafür, dass Sie durch Ihre Ausschreibung uns dazu Gelegenheit gegeben haben. Und wir bedanken uns für das Hörspiel mit dem verwirrenden Titel Hilfe, Frau Wirrwarr kommt. Hallo, Mensch, Michael, kommst du auch schon? Ich denke, wir hatten zum 8 Uhr verabredet. Ja, ja, reg dich nicht auf. Ist denn die ganze Klasse schon versammelt? Die Klasse ist da. Fehlt nur noch Frau Zimmermann. Was, die ist nicht hier? Die ist doch sonst immer die Pünktlichkeit in Person. Das verstehe ich auch nicht. Oh Gott, wer kommt denn da? Wo denn? Mensch, ich sehe ja gar nicht. Sag mal, spinnst du? Hast du eine Macke? Na dort, auf dem anderen Bahnsteig. Hilfe, die Wirrwarr! Die hat uns gerade noch gefehlt. Was meinst du, ob die mit will? Bloß das nicht. Wisst ihr noch die Wanderung im Harz? Hör bloß auf. Stundenlang sind wir im Kreis gelaufen. Schließlich haben wir den Bus verpasst. Ich denke mit Schrecken daran. Hallo, Kinderchen. Da seid ihr ja. Und ich dachte, ihr steht schon längst auf dem Bahnsteig. Nein, wir wollten uns hier an der Abfahrtstafel mit Frau Zimmermann treffen. Ach ja, die arme Frau Zimmermann. Sie ist leider plötzlich krank geworden und hat mich gebeten, mit euch die Tagesfahrt nach Hamburg zu machen. Schade. Das ist typisch. Aber keine Lust mehr. Was hat sie denn? Auf welchem Bahnsteig müssen wir? Wann geht's denn los? Also Kinder, nun mal bitte nicht durcheinander reden. Ich gehe jetzt zum Informationsschalter und erkundige mich, wo und wann der Zug nach Hamburg abfährt. Wir treffen uns dann am Kiosk da hinten. Na ja, alte Schreckstraube, schieb schon ab. So ein Mist. Totaler Reinfall ist das. Wollen wir uns am Kiosk da hinten etwas kaufen? Ja, ich komm mit. Ich auch. Warte, ich will mit. Guck mal, was ist denn da los? Also, das gibt's doch nicht. Da klettert ja tatsächlich ein Affe aus dem Waggon. Tatsächlich, das sind Wagen vom Zirkus Passetti. Wo läuft denn der hin? Der will in den Kiosk rein. Los, nichts wie hin. Mensch, der reißt ja die Bonbon-Tüten auf. Gib uns mal was ab, du blöde Affe. Achtung, die Würmer kommt. Na, bei der kann ja nicht viel passieren. Die ist ja schon vom Affen gebissen. Kinderchen, es ist alles in Ordnung. Es kann gleich losgehen. Ich will mir jetzt nur noch eine Zeitung holen. Aber Frau Würmer. Ja, ja, es ist ja schon gut. Hab doch noch einen Augenblick Geduld. So, mein Bester, ich hätte gern den Allgemeinen Stadtanzeiger. Sieh mal, die merkt gar nicht, dass sie vom Affen bedient wird. Tja, mit Brille wäre das bestimmt nicht passiert. Nun hören Sie mal zu, mein Herr. Wenn ich das Informationsblatt für den Motorradfahrer haben will, sage ich es. Aber ich habe kein Motorrad und kann auch leider keins fahren. Also nehmen Sie diese lächerliche Zeitung wieder zurück. Wie bitte? Wissen Sie was, junger Mann? Sie sprechen erstens sehr undeutlich und zweitens haben Sie einen furchtbaren Mundgeruch. Dagegen sollten Sie wirklich einmal etwas tun. Halt mich fest, die hat ja immer noch nicht getickt, was dort im Kiosk sitzt. Frau Würmer, der Blindfisch. Also wenn Sie nicht die richtige Zeitung da haben, nehme ich eben eine Tafel Schokolade. Vollmilchnuss bitte. Nehmen Sie beim Sprechen gefälligst die Zähne auseinander. Und was soll das sein? Mein Wertester, ich rauche nicht und schon gar nicht dicke Brasilzigarren. Unverschämtheit. Sie wollen mich wohl vergiften. Aber Frau Würmer! Nein, nein, Kinderchen. Ich halte das nicht mehr aus. Dieses Personal heutzutage auf den Bahnhöfen. Es ist einfach unmöglich. Ja, ja, Frau Würmer. Sie haben völlig recht. Oh Gott, es ist ja schon kurz vor 9:30. Der Zug fährt gleich los. Schnell, schnell, Kinder, zum Bahnsteig 7. Na, hoffentlich stimmt das auch. Das ist jetzt auch egal. Nach dem, was ich eben erlebt habe, kann mich nichts mehr erschüttern. Du sagst es. Da steht ja wirklich der Zug. Es geschehen noch Wunder. Also nichts wie rein. Bitte nicht so drängeln, Kinderchen. Vorsicht! Pass doch auf! Aua, der unterste war meiner. Komm, Michi, ich halte dir Platz frei. Darf ich zu euch kommen? Klar, hol dich hin. Ich kann es gar nicht glauben. Es geht wirklich los. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich schon riesig auf Hamburg. Und auf die Hafenrundfahrt. Na klar, bei diesem super Wetter. Was ist denn nun los? Der Zug hält ja schon wieder. Komisch, und es war zu dunkel. Hallo, Herr Schaffner. Hey, Sie da. Sind wir etwa schon in Hamburg? Nee, meine Dame, nicht ganz. Sie sind in Halle 3 des Güterbahnhofs. Der Zug nach Hamburg ist vor 5 Minuten auf Gleis 6 abgefahren. Oh nein, Frau Möhrer! Das war das Hörspiel Hilfe, Frau Würmer kommt. Es sprachen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5.1. Es war einmal. Dieser Dampflokpfiff wurde vor genau 30 Jahren, 1956, aufgenommen. Die gute alte Eisenbahn. Was ist aus ihr geworden? Ein rasender Kilometerfresser und ein Arbeitgeber, der mit immer weniger Personal und mit immer weniger Bahnhöfen auszukommen versucht. Rationalisierung ist das Stichwort. Und das wurde für viele Klassen zum Hörspiel-Reizwort. So auch für das Schulradio Segeberg. Nein, das ist kein privater Hörfunkbetreiber, sondern eine ständige Arbeitsgemeinschaft der Realschule im Schulzentrum Segeberg. Und die ist, fachmännisch gesagt, vor Ort gegangen. September 1985, Wankendorf in Schleswig-Holstein. Zum letzten Mal gehen am Bahnhof Wankendorf an der Strecke Neumünster-Ascheberg im Kreis Plön die Schranken herunter. 14 Minuten zuvor erfolgte auf dem Bahnhof Neumünster diese Durchsage. Achtung am Gleis 1, Sonderverkehrszug nach Ascheberg über Wankendorf. Bitte einsteigen, die Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Die Strecke Neumünster-Ascheberg existiert bereits seit 121 Jahren. Damals fuhren hier Dampflokomotiven. Doch längst sind sie von Dieselloks abgelöst worden. Heute allerdings fahren die D-Loks auch zum letzten Mal über diese Gleise, denn die Strecke Neumünster-Ascheberg wird stillgelegt. Natürlich wird dies auch Auswirkungen auf die Bahnhöfe an dieser Strecke haben. Sie werden geschlossen. Was aber bedeutet die Schließung des Dorfbahnhofes Wankendorf für die Bahnfahrenden? Ich finde das sehr schade. Ja, warum? Wir sind als Kinder ja schon zur Schule mit diesem Zug gefahren und ich weiß nicht, ich finde das sehr schade. Sie kommen jetzt um 13:30 und sind also in Zukunft mit dem Bus erst um 14:50 im Haus und ja, wie gesagt, im Winter, wenn die Straßen voller Schnee liegen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so sicher mit dem Bus. Es wird teurer, weil ich bin Soldat und die Ermäßigung fällt flach für mich. Ich habe also Ersparnisse von Weg jetzt zum Bahnhof. Ich brauche also, Bushaltestelle ist näher dran. Aber der Bus selber fährt länger als der Zug. Und ich habe also, im Grunde genommen muss ich früher aufstehen, der selber fährt auch früher los. Also es ist im Grunde genommen nur Nachteile. Ja, also für mich ist der größte Nachteil, dass ich im Zug keine Hausaufgaben mehr machen kann. Denn während ich früher, wenn ich mal es vergessen hatte, dort gemacht habe, muss ich jetzt entweder in der Schule oder gar nicht machen und dann Eintragung. Man hört es gleich. Die Leute vom Schulradio Segeberg sind fast schon Profis. Jedenfalls wir fanden ihren Beitrag so gekonnt, dass wir ihn hier unbedingt, wenn auch verkürzt, darstellen wollten. Aber, und das kleine Aber ist der Grund, weshalb wir die Segeberger nicht zu den Preisträgern zählen, dieser Bericht, der, so wie er ist, gut zum Beispiel im Abendjournal vom Landesprogramm laufen könnte, dieser Bericht bleibt ganz dicht an der Wirklichkeit. Nur gespielt wird mit dem, was in der Realität vorgefunden wird, nicht. Ganz bewusst sprechen wir ja vom Hörspiel. Und somit ist das Spielerische auch ein ganz elementares Kriterium bei der Auswahl für den Hörspielpreis. Als Kontrast sozusagen jetzt noch einmal das Thema Rationalisierung bei der Bundesbahn. Diesmal im Hörspiel der Klasse N12 der Fachoberschule in Bremen. Titel: Bahnhof. Guten Morgen, ich begrüße Sie im Reisecenter der Deutschen Bundesbahn. Es bedient Sie Karl-Heinz Flessenkepper. Sie wünschen? Naja, ich möchte nach Bremerhaven. Ach, nach Bremerhaven, das trifft sich gut. Da haben wir das volle Städteprogramm mit Besuch des Schifffahrtsmuseums und der Tiergarten eingeschlossen. Hey, Mann, noch eine Runde. Ich möchte nach Bremerhaven, sonst nichts. Ja, na gut, wie Sie wollen. Möchten Sie eine Platzreservierung oder einen Fensterplatz, Liegewagen? Nein, ich möchte einen Olden, Büdeln oder Brechen. Das ist aber nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Also wissen Sie, die Strecke über Oldenbüttel ist nämlich seit August stillgelegt. Da hat sich nicht mehr rentiert. Wie komme ich jetzt da hin? Naja, Sie könnten vielleicht über Walsrode mit dem Vogelpark-Express oder dann nach Zeven mit dem Eilzug umsteigen, Fischerhude und dann bis... Nein, das geht auch nicht. Der Bahnhof ist ja stillgelegt. Zu wenig Fahrgastaufkommen, verstehen Sie? Was? Den Bahnhof gibt es nicht mehr? Nein, den gibt es nicht mehr. Der ist sozusagen eliminiert. Aber vielleicht fahren ja noch Busse. Woher soll ich das denn wissen? Das ist doch Ihre Aufgabe, mir die Auskunft zu geben. Naja, das ist so. Mit der Teilprivatisierung unseres Streckennetzes verfügen wir auch nicht mehr über alle Daten. Also, tut mir echt leid. Aber mit Bremerhaven, da könnte ich Ihnen dienen. Also wirklich sehr, sehr günstig. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Sehr günstig. Passen Sie mal auf. Sie fahren bei Rot, treten Sie Ihre Reise an zwischen 9 Uhr morgens und 15.30 Uhr. Oder, Samstag, Sonntag, Feiertage, rund um die Uhr fahren Sie bis zu 4 Personen zum halben Preis. Nein, wissen Sie, ich verstehe. Sie haben den Seniorenpass. Na, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt, junger Mann? Ich möchte doch einfach nur... Ja, damit können Sie aber doch wirklich günstig fahren mit dem Seniorenpass. Nein, das... Also, ja, ich hab's doch mir schon gedacht. Sie wollen mich wohl prellen, was? Aber das ist doch jeder gleich, dass Sie kein Rentner sind. aber nur nicht aus der Ruhe bringen. Das ist doch jetzt also wirklich... Also, Tremper-Ticket, das ist es. Also 238 Mark und ein Monat Bremerhaven. Ich möchte verdammt nochmal... Ach doch, wollen Sie mich etwa... Also, na gut, Sie fahren als Rollstuhlfahrer. Dann haben Sie einen besonders günstigen Tarif. Sie fahren im Intercity im Großraumwagen. Ich will endlich eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte können Sie bei mir leider nicht kriegen. Nicht? Wir haben doch jetzt das große Rationalisierungsprogramm. Mein Kollege ist leider eingespart. Der Arbeitsplatz ist eliminiert. Drüben im Automat. Ja, drüben, hinten am Ende der Halle. Nein, links. Ja, da ist es. Geben Sie die Personenzahl an. Geben Sie nun bitte Ihr Fahrziel ein. Drücken Sie die Taste B. Geben Sie ein, ob Sie Erwachsener oder Kind sind. Wählen Sie das Vergünstigungsprogramm. Falls Sie über das Vergünstigungsprogramm der Deutschen Bundesbahn nicht informiert sind, wenden Sie sich bitte an den Informationsschalter. Wenden Sie sich bitte an den Informationsschalter. Drücken Sie die Taste ran. Zahlen Sie den angezeigten Betrag ein. Drücken Sie auf die Taste Z. Greifen Sie in die Luke. Ihre Fahrkarte erscheint in Kürze. Wechselgeld. Hey, Alter, ruf von Wechselgeld. Error. Hey! Wechselgeld. Error. Wechselgeld, verdammt, Syntax, komm raus. Error. Will man Wechselgeld... Ja. Fahrgast eliminiert, gehe zur geregelten Tagesordnung über. Und mit diesem Hörspiel der Klasse N12 von der Fachoberschule Bremen verlassen wir das Thema Bahnhof. Da fährt sie hin, die alte Dampflok, und wenden uns einem zeitlosen Thema zu. Der Liebe. Ein schönes Thema, dachten wir. Aber die meisten Hörspiele, die zu diesem Thema hier eingingen, betonen das, was Liebe auch ist. Unruhe, Eifersucht, sich verstehen wollen, aber nicht können, sich anöden, das Ende der Liebe. Auch unsere beiden Preisträger konnten dem Thema nichts recht Positives abgewinnen. Hören Sie das Hörspiel der Klasse 7 von der Hauptschule in Schlutop, ein Zeitrafferstück mit dem Titel Liebeslauf. Mein Kind, willst du uns wirklich schon verlassen? Hast du dir das auch gut überlegt? Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Ja, ich will. Ja, ich will. Ein Mädchen? Heute hat sie ihren ersten Zahn bekommen. Hast du die Blumen schon gegossen? Unsere Tochter hat heute ihren ersten Zahn bekommen. Hast du den Anzug aus der Reinigung geholt? Ich würde mir gerne ein Pferd kaufen. Ich würde mir gerne ein Auto kaufen. Ich wollte ja, schon immer. Ja, und runde Reifen sollte es auch lernen. Haben. So ein Pferd ist doch nicht teuer. Ein bisschen toll wäre ein Auto mit Kassettenrekorder und Schiebedach. Und er schreibt ihm immer mein Diktat. Das ist er. Du, was du nicht lassen kannst. A little piece in me will die. A miracle for the South Americans. Das war's auch schon. In 2 Minuten die Geschichte vom ewig gleichen Liebeslauf von der Klasse 7 der Hauptschule in Schlutup. Im Leistungskurs Deutsch des Hamburger Gymnasiums Ostdorf entstand ein anderes Hörspiel zum Thema Liebe, das, wie die Verfasser schreiben, keinen Titel hat und das versucht, ein Beziehungsproblem in ein akustisches Problem umzusetzen. Verdammte Scheiße, mach mal aus dem Müll! Man musste sowas hören. Da wird man ja blöde von. Willst du etwa sagen, dass ich blöde bin? Nein, natürlich nicht, mein Schnuckelmäuschen, mein Superschatz. Was war das denn? Was ist denn los? Da war doch gar nichts. Doch, hörte sich an, als wenn jemand gebohrt hätte und so ähnlich. Also jetzt spinnst du wirklich. Wer sollte um diese Zeit noch bohren? Ich muss ja nicht gleich spinnen, nur weil du es nicht gehört hast. Ach, hör auf. Wahrscheinlich hat mein Vater etwas laut geschnarcht. Haha, ist ja witzig. Sag mal, hast du nichts gehört? War nicht gerade Musik? Tut mir leid, ich kann nichts hören. Du scheinst heute was an den Ohren zu haben. Vielleicht war es auch keine Musik, sondern irgendein Rauschen. Heizung oder so. Da hörst du, da ist doch was. Ja, tatsächlich. Klingt, als ob Luft aus deinem Hirn entweicht. Wo gehst du hin? Ich hol was zu trinken. Papa hat wieder alles ausgesoffen. Sag mal, welcher von euren komischen Nachbarn hantiert hier eigentlich mit einer Motorsäge rum? Hä? Du willst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass du eine Motorsäge gehört hast. Das wäre wirklich das Schärfste. Aber ich hab eine gehört. Verdammte Scheiße, ich hab eine gehört. Und du musst sie auch gehört haben. Hör mal, ich stand eben in der Küche, offenen Ohres, ja? Und ich schwöre dir, dass ich außer deiner Musik nichts gehört habe. Eine Motorsäge hätte ich gehört. Es kann ja mal vorkommen, dass man sich einbildet, irgendwelche Dinge zu hören. Akustische Halluzinationen. Vielleicht ist es ja auch mit meinen Ohren etwas nicht in Ordnung. Vielleicht bist du auch nur ein Lügner. Vielleicht hörst du genau dasselbe wie ich. Machst dir einen Spaß daraus, mich zu ärgern. Warum sollte ich sowas tun? Kannst du mir das bitte mal sagen? Ich bin ja kein Psychoterrorist oder sowas. Hey! Sei doch mal einen Augenblick ruhig. Hörst du nichts? Ich weiß nicht. Doch ich glaube, ich höre was. Ganz leise. Wirklich? Ich höre gar nichts. Da, hörst du das? Das musst du doch auch hören. Ich habe doch nur das Radio angestellt. Es ist nichts. Mensch, du machst mir langsam wirklich Sorgen. Tut mir leid. Macht nichts. Wollen wir nicht was spielen? Backgammon oder sowas. Okay, einverstanden. Spiel mir Backgammon. Hey, lass doch mal an, das ist eins von meinen Lieblingsliedern. Hörst du denn nichts mehr? Nee, keine seltsamen Geräusche mehr. Wahrscheinlich habe ich mich vorhin doch geirrt. Das Radio meine ich, verdammt. Hörst du das Radio? Nein. Läuft das etwa noch? Jetzt höre ich überhaupt nichts mehr. Ich habe das Radio ausgemacht. Still jetzt. Mann, kann der Idiot nicht mal aufhören zu bohren? Das war das Hörspiel zum Thema Liebe. Erdacht und verfasst vom Leistungskurs Deutsch des Gymnasiums Ostdorf. Und damit geht diese Sendung im Schulfunk für alle zu Ende. Wir stellten Ihnen die 5 Hörspiele vor, mit denen Schülerinnen und Schüler den Hörspielpreis des Schulfunks 1986 gewonnen haben. Für alle, die diesmal dabei waren, aber ohne einen Sendeplatz geblieben sind, hier und jetzt schon der Hinweis: Achtung! Die Ausschreibung und Anmeldeformulare für den Hörspielpreis des Schulfunks 1987 schicken wir mit Beginn des neuen Schuljahres an alle Schulen unseres Sendegebietes. So, das war's. Von Ihnen, von euch, verabschiedet sich am Mikrofon Renate Delius. Ja, das war's für heute vom Schulfunk. Morgen ab 15.05 Uhr können Sie uns wieder hier auf dieser Welle hören. Hamburger Hörspieltag. Samstag, 14. Juni. Funkhaus am Roten Baum. Es ist wieder einmal soweit. Der Hörfunk des NDR zeigt, wie es drinnen aussieht. In 4 Studios, einem extra errichteten Zelt, in Abhör- und Redaktionsräumen, wird über den ganzen Hörtag ein reichhaltiges Programm geboten. Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke, Ecke. Am Abend um 19 Uhr im Studio 10. Lautspektakel Futura. Ein sprechartistisches Feuerwerk der Gruppe Ex Voco, die schon 1983 mit dem Lautspektakel Dada die Besucher des Hörspieltages begeisterte. Bitte merken. Hamburger Hörspieltag. Samstag, 14. Juni. Funkhaus am Roten Baum. Keine Parkmöglichkeit auf dem Gelände. Rack the baby.